Also Eddie, er wird nicht die Sünden der Welt tragen können. Vergib mir, Vater, ich habe gesündigt. Wie lange ist deine letzte Beichte her, mein Sohn? 27 Stunden. Das ist wirklich zu oft. Nun ja, die einen sagen so, die anderen aus Hollywood sagen eben so. Eddie aber wird alles tun, um die Verfehlungen der anderen wieder zurechtzurücken. Denn Eddie ist der Fixer des Studios. To fix it, reparieren. Alles, was in die Brüche zu gehen droht oder schon gegangen ist und von dem weder Klatschpresse noch Publikum etwas erfahren sollen, ja, dürfen. Der Jungstar beispielsweise weiblich ließe vor einem zwielichtigen Fotografen ein paar Hüllen zu viel fallen, wenn Eddie nicht auftauchte. Und Diana... Ja, aber klar ist er der Vater, ja. Ziemlich sicher. Diana, gespielt von Scarlett Johansson, hat eben nicht nur ein lockeres Mundwerk. Noch irgendeine Idee, wenn du heiraten könntest? Die Wasserballettfee muss vom Allround-Image-Klempner Eddie mal wieder in die Spur gebracht werden. Wenn du ein Kind ohne Vater bekommst, ist das ein Public-Relations-Problem fürs Studio. Und diese Wasserballettfilme laufen sehr gut für uns. Eddie, Josh Brolin, kriegt die Studiomaschine im Prinzip immer wieder zum Laufen. Bis eines Tages Bert Whitlock, Star aus der aktuellen Bibel-Monumentalschinken-Verfilmung des Studios, George Clooney spielt ihn, entführt wird. 100.000 oder ihr kriegt euren Star nie wieder. Mit Hail Caesar blicken die Coen-Brüder in die gar nicht so goldene Ära Hollywoods, in der Schauspieler Sklaven ihres Images waren und die Studiobosse dollarzählende Sklaventreiber. Alles, was das Bild der Glamour-Helden vor dem Publikum stören konnte, wurde von Fixern wie Eddie mit Geld und, wenn das nicht reichte, mit Druck wieder ins rechte Bild gerückt. Halt die Klappe! Du gehst jetzt heraus und du beendest Hail Caesar. Hail Caesar ist irgendwie eine Sittengeschichte und irgendwie auch eine Verbeugung vor einer Hollywood-Ära, wo Glamour, Glanz und Gloria sich mit filmischer Erzählkunst paarten. Das ist ohne Frage wunderbar anzusehen, hat aber ein bisschen zu viel von solchen Irgendwies. Wo nämlich die Grenze zwischen Satire und perfekt ausgestatteter Wiederbelebung alter Hollywood-Zeiten verläuft, das wird nie ganz klar in diesem Film. Hail Caesar hat wenig zu tun mit dem abgrundtief bösen Blick von Kenneth Anger in seiner Skandalchronik Hollywood Babylon, die, inzwischen wieder aufgelegt und verfügbar, Ende der 1950er Jahre das erste Mal veröffentlicht wurde. In Hail Caesar geht's aber viel harmloser, viel netter zu. Als Clooney alias Superstar Whitlock »Geh da raus und sei ein Star« zurück ist in seiner großen Rolle als römischer Centurio vorm Kreuz Jesu, Bibelmonumentalschinken, wie gesagt, da hebt er an zum großen Abschlussmonolog. Und die Stimmung im Film und beim Film verändert sich vom Albernen ins Pathetische, Richtung Ergriffenheit. Regisseur, Komparsen, Techniker, Scriptgirl, aber genauso wir erliegen der Magie dieser großen Worte. Wir können nichts dagegen tun, verfallen all dieser Ehrwürdigkeit der reinen Wahrheit. Eine Wahrheit, die wir sehen könnten, hätten wir doch nur... Ja? Hätten wir nur... Einen... Glauben! Glauben! Glauben! Da hat Whitlock doch schon wieder, kurz vor der spirituellen Klimax, den Text vergessen. Ende mit Andacht. Und wir sind mal wieder reingefallen auf diese vertrackte Magie des Kinos. Und dabei haben wir euch, immerhin soweit desillusionieren uns die Coens, wir haben euch doch gezeigt, dass das alles nur Schein ist. Recht haben sie dabei in einem, die Brüder Coen. Uns ist eben einfach nicht zu helfen. Kinogängern.